Das stille Zimmer liegt fast in der Mitte, ist härter gefüllt. Das stille Zimmer liegt fast in der Mitte. Das Herberge für fremdartige Engel zerbissen. Ein Fetzenzimmer voller Spiegel und reflektierende Wände. Ein Fetzenzimmer. Es ist Herberge für Engel. Fremdartige. Hör zu. Es ist das Zimmer, in das keine Freier kommen und keine Ruhe. Dies ist ein Tummelplatz. Und den Fotoapparat. Ich sitze hier mit dem Tonband und dem Fotoapparat. Ich halte fest, was hier passiert. Ich schreibe es auf. Dies ist ein Tummelplatz. Ein Fetzenzimmer. Ah. Ah. Hör zu. Ein Spalt zwischen dem Tonband und dem Fotoapparat. Ich sitze hier mit dem Tonband und dem Papier. Ich halte fest, was hier passiert. Ich schreibe es auf. Ich halte fest, was hier passiert. Ich schreibe es auf. Sag ja. Sag nein. Das stille Zimmer. Sag ja. In der Mitte ist der Herberg. Sag nein. Übergang. Fotoapparat, ich halte fest, was hier passiert. Ich halte fest, was hier passiert. Auf Papier, das nach 24 Stunden von selbst verbrennt. Papier, das nach 24 Stunden von selbst verbrennt. Unnötig. Merk es dir. Papier, das nach 24 Stunden verbrennt. Unnötig. Merk es dir. Merk es dir. Merk es dir. Merk es dir.